Maga stand auf und sah mich an. Konstantin kam auf mich zu. Er streckte die Hand aus und berührte meinen Arm. Ich berührte ihren Arm. Maga sagte nichts. Ich dachte, jetzt gehen wir einfach fort. Wir gingen zur Tür hinaus, Konstantin und ich. Wir gingen den langen Flur entlang bis zur Treppe. Wir sahen uns nicht mehr um. Vielleicht, dachte ich, vielleicht wird es uns eines Tages gelingen, so zu leben, als hätte es nie eine Jeanette Claude gegeben. In der Sendereihe Science Fiction als Radiospiel, die von der Wissenschaftsredaktion des Süddeutschen Rundfunks betreut wird, brachten wir als Wiederholung einer Produktion aus dem Jahre 1974 Abschied von Jeanette Claude von Eva Maria Mudrich. Die Rollen und ihre Sprecher waren Jeanette Claude, Dagmar Altrichter, Marga Feldmann, Iris Erdmann, Konstantin Popov, Hermann Treusch, Karel Weniger, Rolf Becker, Chef Gerd Tellkamp, Dirk Ulrich von Dobschütz, weibliche Stimme Eleonore Weisgerber. Ton und Schnitt Fritz Gortner und Andrea Mamitsch. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.